Erster Saul war tot. David kam vom Sieg gegen die Amalekiter zurück. Er blieb 2 Tage in Ziklag. Am dritten Tag kam ein Mann aus Sauls Lager. Seine Kleider waren zerrissen. Er hatte Erde auf dem Kopf. Er verbeugte sich tief vor David. Dritter David fragte ihn, woher kommst du? Der Mann antwortete, ich bin aus dem Lager von Israel geflohen. Vierter David fragte, was ist passiert? Der Mann sagte, viele Soldaten sind geflohen oder gestorben. Auch Saul und sein Sohn Jonathan sind tot. Fünfter David fragte den jungen Mann, woher weißt du das? Woher weißt du, dass Saul und Jonathan tot sind? Sechster der Mann sagte, ich war zufällig auf dem Berg Gilboa. Dort sah ich Saul. Er stützte sich auf seinen Speer. Feindliche Wagen verfolgten ihn. Siebter Saul sah mich und rief mich. Ich antwortete, hier bin ich. Achter er fragte mich, wer bist du? Ich antwortete, ich bin ein Amalekiter. Neunter er sagte, komm her und töte mich. Ich habe große Schmerzen, aber ich lebe noch. Zehnter da tötete ich ihn. Er konnte nicht mehr leben. Ich nahm seine Krone und seinen Armreif. Ich bringe sie jetzt zu dir. Elfter da zerriss David seine Kleider vor Trauer. Auch alle seine Männer taten das. Zwölfte. Sie weinten und fasteten bis zum Abend. Sie trauerten um Saul, Jonathan und das Volk Israel. Viele waren im Krieg gestorben. 13. David fragte den jungen Mann, woher kommst du? Er antwortete, ich bin der Sohn eines Fremden aus Amalek. 14. David fragte ihn, warum hattest du keine Angst? Warum hast du den König getötet, den Gott gewählt hat? 15. David rief einen seiner Soldaten. Er sagte, töte ihn. Der Soldat tötete den Mann. 16. David sagte, du bist selbst schuld an deinem Tod. Du hast gesagt, ich habe den König getötet, den Gott gewählt hat. 17. David schrieb ein trauriges Lied für Saul und seinen Sohn Jonathan. 18. Er sagte, die Leute in Juda sollen dieses Lied lernen. Es steht im Buch des Aufrichtigen. 19. Deine Ehre ist tot, Israel. Die starken Helden sind gefallen. 20. Erzählt es nicht in der Stadt Gad. Sagt es nicht in Aschkelon. Sonst freuen sich die Töchter der Feinde. 21. Berge von Gilboa, es soll dort nicht regnen. Denn dort wurde der Schild der Helden weggeworfen. 22. Jonathan kämpfte stark mit seinem Bogen. Saul kämpfte stark mit seinem Schwert. Sie besiegten viele Feinde. 23. Saul und Jonathan waren geliebt. Sie waren im Leben und im Tod zusammen. Sie waren schneller als Adler und stärker als Löwen. 24. Frauen von Israel, weint um Saul. Er gab euch schöne rote Kleider und Goldschmuck. 25. Die Helden sind im Kampf gefallen. Jonathan liegt tot auf den Bergen. 26. Ich bin sehr traurig wegen dir, mein Bruder Jonathan. Du warst ein sehr guter Freund. Deine Liebe war mir sehr wichtig. 27. Die Helden sind gefallen. Ihre Waffen für den Krieg sind verloren.